Erstes Bethlehem ist eine kleine Stadt in Juda. Aber aus dieser Stadt kommt ein neuer Herrscher für Israel. Er kommt aus einer sehr alten Zeit. Zweiter Gott lässt sein Volk für eine Zeit allein. Dann wird eine Frau ein Kind gebären. Danach kommen die anderen Leute aus dem Volk zurück nach Israel. Dritter der Herrscher wird sein Volk führen. Er nutzt dafür die Kraft von Gott. Die Menschen werden sicher wohnen. Er wird auf der ganzen Erde wichtig sein. Vierter dieser Herrscher bringt Frieden. Feinde aus Assyrien wollen in das Land kommen. Aber das Volk schickt viele starke Anführer gegen sie. Fünfter dieser Anführer kämpfen gegen das Land Assyrien. Der Herrscher rettet das Volk vor den Feinden. Er beschützt das Land vor dem Angriff. Sechster die Menschen von Israel leben bei anderen Völkern. Sie sind wie Regen für die Pflanzen. Sie brauchen keine Hilfe von anderen Menschen. Siebter das Volk Israel wird stark sein wie ein Löwe im Wald. Ein Löwe ist stärker als eine Gruppe Schafe. Niemand kann sie aufhalten. Achter du wirst über deine Feinde gewinnen. Alle deine Gegner werden verschwinden. Neunter Gott sagt, an diesem Tag nehme ich eure Pferde weg. Ich mache eure Wagen für den Krieg kaputt. Zehnter ich zerstöre die festen Städte in eurem Land. Ich mache alle eure Mauern und Burgen kaputt. Elfter ich nehme euch die Zauberei weg. Es wird keine Menschen mehr geben, die die Zukunft vorhersagen. Zwölfter ich zerstöre eure Figuren von falschen Göttern. Ihr werdet keine Dinge mehr anbeten, die ihr selbst gebaut habt. Dreizehnter ich reiße eure falschen Götterbilder aus dem Boden. Ich mache alle eure Statuen kaputt. Vierzehnter ich bin sehr wütend auf die anderen Völker. Ich bestrafe sie, weil sie nicht auf mich gehört haben.